Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte, bitte komm doch wieder zurück zu mir. Wir waren nicht mehr glücklich, unser Leben war beschissen. Da hab ich schließlich Schluss gemacht, dich einfach rausgeschmissen. Am Anfang war es schwer, das ist es anfangs immer. Ich dachte, es wird besser, doch es wird nur immer schlimmer. Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte komm doch wieder zurück zu mir. Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte, bitte komm doch wieder zurück zu mir. Mich hat gestört, dass du meine Familie nicht magst. Jetzt hab ich festgestellt, mein Vater ist ein Arsch. Mein Bruder ist ein Spießer mit einer fetten Wampe. Und meine kleine Schwester ist eine Riesenschlampe. Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte, bitte komm doch wieder zurück zu mir. Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte, bitte komm doch wieder zurück zu mir. Ich hab mich oft beklagt, der Sex kennt mir zu knapp. Doch die ganzen Wild-Dance jetzt gehen mir auf den Sack. Ich habe so viel Zeit, renn ständig in die Muckibude. Und auch ins Solarium, ich seh aus wie ein Lude. Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte, bitte komm doch wieder zurück zu mir. Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte, bitte komm doch wieder zurück zu mir. Statt mit dir vorm Fernsehen häng ich jetzt rum in Bars und koch mir jeden Abend den immer gleichen Straß. Die Katzenerziehung entkleidet mir komplett. Minka kratzt und beißt und scheißt jeden Tag ins Bett. Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte, bitte komm doch wieder zurück zu mir. Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte, bitte komm doch wieder zurück zu mir. Ich häng die alten Bilder von uns beiden wieder auf. Ich seh es ein, allein hab ich es nicht so drauf. Unsere Beziehung war manchmal großer Mist, doch besser als die Farce, die jetzt mein Leben ist. Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte, bitte komm doch wieder zurück zu mir. Ich vermisse dich so sehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, bitte, bitte komm doch wieder zurück zu mir.